Hey, ihr fahrt schon wieder weg? Ist geschäftlich, du würdest dich nur langweilen. Wohin? Eva, hörst du eigentlich nie zu? Barcelona. Haben wir dir alles auf den Zettel am Kühlschrank geschrieben? Liebling, hast du deinen Ausweis? Hab ich. Wir bringen dir was Schönes mit, okay, Schatz? Wir müssen jetzt zum Flughafen. Ihr fragt mich nie, ob ich mit will. Anna habt ihr immer mitgenommen. Oh, jetzt fang nicht wieder damit an. Deine Schwester ist kulturell viel interessierter als du. Woher wollt ihr das wissen? Ja. Du würdest eh nur Party machen oder shoppen gehen. Ach so, und ihr meint, eure andere Tochter macht auf der Uni brav einen auf Streber. Die macht ständig Party. Was? Ja, das wüsste ich aber. Anna hat uns jedenfalls noch nie in Schwierigkeiten gebracht, wie eine gewisse jüngere Schwester. Ja, ja, eure perfekte Anna-Maria studiert Wirtschaftsblabla. Ganz toll. Außerdem könnten wir dich eh nicht mitnehmen, Liebling. Du hast Schule. Ah, ja. Und ich muss zur Polizei. Was? Polizei? Die haben Fragen wegen Cosma. Was? Das erzählst du uns jetzt? Wann? Heute. Ja, dann verschieben wir den Flug. Da begleiten wir dich natürlich. Natürlich. Zu ihrer Beerdigung seid ihr auch nicht mitgekommen. Aber hey, immerhin habt ihr den Kranz spendiert. Wow. Danke nochmal. Eva, was mit Cosma passiert ist, das tut uns wirklich leid. Ihr konntet sie nicht ausstehen. Das stimmt nicht. Sie war nur kein besonders guter Einfluss. Ja, ihr habt keine Ahnung. Geht schon mal vor, ich muss noch kurz telefonieren. Nicht jetzt. Eva... Aber... Eva, mach das Handy aus. Oh, ja. Eva, du hättest die Bluse anziehen sollen. Mama. Eine Bluse wirkt vertrauenswürdiger als ein T-Shirt. Du willst doch einen guten Eindruck machen. Ich will gar keinen Eindruck machen. Lass sie doch, Schatz. Danke, Papa. Eva, nach unserem letzten Besuch hier sollten wir etwas auf unseren Ruf achten, ja? Geht immer nur darum, oder? Was andere von euch halten. Heute geht's um dich, Eva. Mal wieder. Falsch. Ich bin wegen Cosma hier. Genau wie beim letzten Mal. Ich glaube ja immer noch, dass das alles auf Cosmas Mist gewachsen ist. Mama! Und pass mal auf, dass du uns dieses Mal ja die Wahrheit sagst. Du dürftest inzwischen gelernt haben, dass es Konsequenzen nach sich zieht, die Polizei anzulügen. Ja, ha, verstanden. Wer ruft dich die ganze Zeit an? Niemand. Ja, klar. Niemand. So, da wären wir. Nach euch. Wollen die uns hier noch warten lassen? Ihr könnt auch gehen. Ich schaff das alleine. Eva Wittenberg? Ja, ich. Wittenberg, guten Tag. Wir sind die Eltern. Ja, guten Tag. Guten Tag, Alexander Michalik, Kriminalhauptkommissar. Wollen wir, Eva? Wir kommen selbstverständlich mit. Das ist nicht nötig. Wie? Dürfen Sie unsere Tochter überhaupt ohne elterliches Beisein verhören? Herr Wittenberg, zuerst mal ist das kein Verhör, sondern eine Zeugenbefragung. Mhm. Und ja, Ihre Tochter ist 18, also volljährig und darf ohne Aufsicht befragt werden. Aber wenn Eva das möchte, dann können Sie natürlich dabei sein. Das sind wir. Nur mit dem Einverständnis Ihrer Tochter. Eva, deine Entscheidung. Wartet doch einfach hier. Warum? Keine Lügen mehr, hat mir gesagt. Papa, bitte. Ich mach das schon. Soll ich Günther anrufen? Nee, Papa, lass es. Jetzt mach es doch wenigstens laut. Ja, ich mach's schon. Günther Paffen, unser Anwalt, ist über diese Angelegenheit informiert und kann in ein paar Minuten hier sein. Nur damit Sie Bescheid wissen, Herr Michalski. Michalik. Ja. Ich störe mich nicht an Anwälten, ist mir egal. Ist Ihr Geld. Ja. Wartet hier, okay? Wenn ich Hilfe brauche, dann schrei ich. Ich müsste vor noch mal auf die Toilette. Kein Problem. Die ist direkt da vorne. Ich warte hier. Ich beeile mich. Hallo? Jemand hier? Na, endlich. Nico, ey, ich kann gerade nicht reden. Ich bin bei der Polizei, die vernehmen mich jetzt. Ich rufe dich später an. Kann ich mich auf dich verlassen? Wegen... Du weißt schon. Ja, mach dir keine Sorgen. Du wirst nichts sagen. Ich versuch's. Du versuchst es? Mann, Nico, meine Eltern sind hier und schimpfen voll den Aufstand. Ich muss echt aufpassen. Ich weiß, zwischen uns ist es nicht einfach gerade, aber... Ich weiß, was ich tue, okay? Okay. Und Eva? Ja? Danke. Ich mach das Handy aus, bis später. Tschüss, tschüss. Mhm. Montag, 18. November 2019, Befragung von Eva Wittenberg durch die anwesenden Kommissare Alexander Michalik und Franziska Blum. Kannst du uns sagen, wo du am Abend des 3. November warst? Geht es um ein Alibi für die Nacht in der Cosma? Hör mal, das ist reine Routine, ja? Wenn du lieber deine Eltern oder einen Anwalt dazu holen willst. Nee, ist schon okay. An dem Abend war Nico bei mir. Wir haben gelernt. Waren deine Eltern auch da? Nein. Wie würdest du deine Freundschaft mit Cosma beschreiben? Gut. Wir kennen uns schon seit der 5. Klasse. Kennen heißt nicht mögen. Wir waren sehr gut befreundet. Ach, gut befreundet, das stellt sich laut Aussagen deiner Mitschüler und Mitschülerinnen aber anders dar. Hä? Mhm. Wie? Angeblich hattet ihr ein recht angespanntes Verhältnis. Von wem haben Sie das denn? Spielt keine Rolle. Lassen Sie mich raten. Shirin Ammer? Ich hätte sie wohl gerne. Wieso vermutest du das? Für Shirin war Cosma die Größte. Sie hätte sie am liebsten ganz für sich allein gehabt. War eifersüchtig auf unsere Freundschaft. Zwischen Cosma und mir war alles in Ordnung. Obwohl Cosma dich angezeigt hat? Ja, trotzdem. Und das hat eure Freundschaft nicht belastet? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Ihr habt gemeinsam eine Straftat begangen. Hey Cosma, wie steht's? Nico Nook führen, aber knapp. Guck mal, ich hab eine neue App. Mega geil. Cosma, ich bin dein Vater. Nice, gib mal. Luke, ich bin dein Vater. Ich hab was vor damit, aber dafür brauch ich deine Hilfe. Wobei? Schwör, dass das unter uns bleibt. Du darfst keinem was sagen, nicht mal Nico. Kommt drauf an. Nee, kommt nicht drauf an. Also? Okay, Efi, jetzt bin ich neugierig. Wir rufen damit meine Eltern an. Pff, Telefonstreich oder was? Voll lame. Nix Telefonstreich. Wir erpressen die. Was? Meine Alten haben so viel Kohle, die können ruhig mal was abdrücken. Eine 500.000 für den Anfang? What? No way, Eva. Ich will so tun, als ob ich entführt wurde. Bisschen krass, oder? Ich dachte so in der Art... Wir haben ihre Tochter. Wenn sie nicht zahlen, ist sie tot. Bist du dabei oder nicht? Okay, ja. Aber wir müssen genau sagen, wie viel Geld sie wann wohin bringen müssen. Und, ganz wichtig, keine Polizei. Wir haben ihre Tochter. Wenn sie sie leben wieder haben wollen, dann bringen sie am Mittwoch um 17 Uhr 500.000 Euro zum Spielplatz Ecke Kraftstraße und verstecken sie die Tasche unter der Rutsche. Die Kollegen, die den Fall damals bearbeitet haben, haben uns freundlicherweise alle Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Also, wessen Idee war das? Cosmas oder deine? Meine. Und warum? Weiß nicht. Stress mit meinen Eltern. Stress mit den Eltern? Das kommt häufig vor. Ich würde sagen täglich. Aber deshalb eine Entführung vortäuschen? Das war ein Test. Test? Ob sie dich lieben oder was? Wie viel sie bereit sind, für mein Leben zu zahlen. Und? Wie lautet das Ergebnis? Keine Ahnung. So weit kam es nicht. Meine Eltern sind direkt zur Polizei. Was das einzig Richtige war? Finden Sie. Ihre Tochter ist in Lebensgefahr. Die Kidnapper sagen, keine Polizei, sonst ist sie tot. Und Sie gehen trotzdem hin? Obwohl das Leben Ihrer Tochter auf dem Spiel steht? Aus Sicht der Polizei das einzig Richtige. Ja, aber aus der Sicht von Eltern sollte das anders sein. Die sollten alles für ihr Kind tun. Und Cosma hat bei deiner Idee einfach mitgemacht. Sie fand es voll lustig. Lustig? Wir haben den Anruf bei meinen Eltern zusammen gemacht. Danach habe ich mich in Cosmas Zimmer versteckt. Richtig lustig. War geplant, dass ich bis zur Geldübergabe da bleibe. Und wenn sie es so lustig fand, warum hat sie dich dann angezeigt? Ich glaube, sie konnte einfach nicht ertragen, dass mal jemand anderes als sie im Mittelpunkt stand. Eva, wo bist du? Unterm Bett. Kannst rauskommen, ist keiner da. Hier, ich habe dir was zu essen mitgebracht. Danke, mega lecker. Deine Mutter hätte mich heute Morgen fast erwischt. Was? Mhm. Im Bad. Konnte mich gerade noch rechtzeitig hinterm Duschwagen verstecken. Und? Hast du meiner Mutter beim Pinkeln zugehört? War leider mehr als Pipi. Oh, ii. Ja, ii. Oh, und im wahrsten Sinne scheiß knapp. Oh, Eva. Aber bald ist ja Geldübergabe. Hör mal, Eva... Ja? Ich glaube nicht, dass deine Eltern das durchziehen. Weil? Woher willst du das wissen? Weil... Okay, aber bleib jetzt cool, ja? Weil die Bullen eingeschaltet haben, deshalb. Was? Die Pisser! Oh, vielleicht sollten wir denen mal einen kleinen Finger schicken oder sowas. Oh, drehst du jetzt komplett durch? Mann, Eva, überall in der Schule ist Polizei. Die haben mir sogar Fragen über dich gestellt. Fragen? Was denn für Fragen? Alles Mögliche. Ich musste die ganze Zeit so tun, als würde ich mir voll Sorgen um dich machen und nicht wissen, wo du bist. Als ob dir das schwerfallen würde. Bist du voll die Schauspielerin. Hast du geweint? Oh, nee, aber Mia hat fast geflennt. Echt jetzt? Ja, Mann, Eva, alle sind voll fertig wegen dir. Ja, und? Wir müssen damit aufhören. Deine Eltern zahlen eh nicht. Wieso glaubst du das? Selbst wenn, denk doch mal nach. Da werden überall Bullen sein und auf uns warten. Also ich hole das Geld bestimmt nicht. Jetzt ist eh zu spät für einen Rückzieher. Nein, ist es nicht. Guck mal, ich hab mir schon was überlegt. Du tauchst einfach wieder auf und sagst, die Entführer hätten dich gehen lassen. Einfach so. Und dann? Dann fragt die Polizei mich doch nach denen und wo ich war und alles. Ja, dann tust du halt so, als ob du dich nicht erinnern kannst. So von wegen Schock, posttraumatisch und so. Ey, das ist... Ja, und dass du keinen identifizieren kannst, weil die alle Masken anhatten oder sowas. Mann, Cosma, das ist eine Scheißidee. Ja, hast du eine bessere? Das Geld bekommen wir bestimmt nicht. Darum geht's auch nicht. Wie, darum geht's nicht? Ach komm, willst du jetzt echt so anfangen? Ich will nur rauskriegen, ob mein Alten mein Leben überhaupt was wert ist. Ey, du hast mir die Hälfte versprochen. Ich versteck dich hier seit Tagen und lüge für dich. Das würde ich für dich auch tun. Ich würde meiner Mutter so eine Scheiße aber niemals antun. Deine Mutter behandelt dich ja auch nicht wie Dreck. Oh. Meine Alten, ja? Die haben das verdient. Oder siehst du das anders? Hallo? Bist du jetzt auf deren Seite oder was? Cosma. Nein. Was? Oh, okay, du hast ja recht, aber... Aber was? Ach, gar nichts. Okay. Das klingt, als wäre euer Plan nicht besonders durchdacht gewesen. Wenn meine Eltern nicht zur Polizei gegangen wären, dann hätte es geklappt. Hat es aber nicht. Cosma wollte, dass du die Sache beendest, aber du hast dich geweigert. Du bist auf sie losgegangen. Ja. Im Bericht steht, du hast ihr ein Büschel Haare ausgerissen. Ich gehe erstmal und warne sie vor. Du hast eine Minute. Eva? Cosma? Wen hast du mitgebracht? Die Polizei. Was? Was machst du? Zeit gewinnen. Eva, das geht so nicht mehr. Ich musste denen die Wahrheit sagen. Ich geh nirgendwo hin. Spinnst du? Gib mir den Schlüssel. Alles okay da drin? Du hast mich verraten. Das ist unfassbar. Sorry, aber es ging nicht anders. Meine Mutter ist dahinter gekommen. Sie hat mich gezwungen. Du lügst. Du hast nur keinen Bock mehr. Ja, und jetzt? Willst du dich für immer hier mit mir in meinem Zimmer verbarrikadieren, oder was? Eva Wittenberg, sind Sie da drin? Ja, ist sie. Was bist du für eine Bitch, ey? Eva, die Sache ist gelaufen. Deine Eltern wissen Bescheid. Ich hab dir vertraut. Was wird das? Willst du springen, oder was? Mach das Fenster zu. Ach, jetzt machst du dir auf einmal Sorgen um mich, oder was? Lass den Scheiß. Das ist viel zu hoch. Es ist vorbei, Eva. Check es endlich. Ich machen Sie sofort die Tür auf. Ich... Lass mich, ey! Komm jetzt rein! Auf in der Hand! Eva, lass mich los! Auseinander! Lass mich das los! Ganz ruhig bleiben! Sie brechen mir den... Auseinander! Eva, Eva, Eva, Kind, was hast du dir dabei gedacht? Papa, ich... Weißt du, wie viel Sorgen du uns bereitet hast? Ich... Wir müssen Günther anrufen, der boxt uns da raus. Ja, kann er das? Ja, sicher. Was, wenn sie ins Gefängnis muss? Dann wäre sie vorbestraft. Da kann sie ihre Zukunft gleich an den Nagel hängen. Darf ich auch mal was sagen? Nein, du hörst zu. Sei froh, dass wir einen guten Anwalt bezahlen können. Aber das ist kein Freifahrtschein. Ich erwarte trotzdem eine Strafe, junge Dame. So sieht's Hausarrest aus. Oder Sozialstunden, da fällt uns schon was ein. Kein Entweder-Oder, beides. In den nächsten Wochen heißt es Schule, Hausaufgaben, sozialer Dienst und dann nach Hause und ab ins Bett. Aber ich... Wage es nicht zu widersprechen. Du hast genug Schaden angerichtet. Jetzt trag wenigstens die Konsequenzen. Wenn die Entführung echt gewesen wäre, dann hättet ihr zugelassen, dass ich draufgehe. So ein Quatsch. Weißt du, wie wir jetzt dastehen? Die Nachbarn zerreißen sich das Maul über uns. Und nicht nur die ganze Stadt. Oh Gott, und an die Presse will ich gar nicht erst denken. Aber es geht immer nur um euch, oder? Was haben wir dir getan, Eva? Du bekommst alles, was du brauchst. Hast eigenes Geld, ein großes Zimmer, ohne Ende Freizeit und alle Freiheiten, die man sich an deinem Alter wünschen kann. Ich glaube, dir ist gar nicht klar, wie gut es dir geht. Dann mach mal. Erwähnt das Gehör. Ihr wisst gar nichts über mich! Dank dem Anwalt deiner Eltern bist du noch mal glimpflich davongekommen. Er konnte verhindern, dass du wegen Vortäuschung einer Straftat angeklagt wirst. Und all das nur, weil Cosma dich verraten hat. Und trotzdem wart ihr noch befreundet. Moment mal. Sie denken, ich hätte ihr das angetan. Aus Rache. Rache ist ein starkes Motiv. Dann sollten Sie wohl eher mit Shirin reden. Die hatte mega Stress wegen dem Video, das Cosma verbreitet hat. Wusstest du, dass Cosma das gefilmt hat? Nein. Also, erst als Shirin es mir erzählt hat. Aber die will das nicht wahrhaben. Wie gesagt, für Shirin war Cosma die Größte. Und Cosma fand es einfach toll, von ihr angehimmelt zu werden. Aber dir hat das nicht gepasst. Ist doch voll arm. Aber seit Shirin aufgetaucht ist, da zwischen Cosma und mir irgendwas zerbrochen. Es war einfach nicht mehr wie früher. Wenn meine Alten merken, dass ich mich rausgeschlichen habe, ey, dann bin ich tot. Hast du immer noch Ärger wegen der Sache? Die Sache, die du mir eingebrockt hast? Ey, das war deine Idee. Ja, dass du mich verpfeifst, das war meine Idee, ja? Oh, boah, Eva, wie oft soll ich mich denn noch entschuldigen? Ich hatte echt keine Wahl. Cosma, hi! Ey, Shirin! Oh, was will die denn hier? Die ist voll nett. Wir machen in letzter Zeit öfter was zusammen. Ach, so ist das. Ich darf nicht mehr vor die Tür und du suchst dir direkt eine andere. Und dann auch noch ausgerechnet die Amme. Oh, Evi, so ist das nicht. Ich dachte, wir machen heute was nur zu zweit. Komm, das wird lustig. Shirin ist neu an der Schule, sei mal nett. Sorry, bin ich zu spät? Nee, kein Problem, alles super. Hi Eva, ich bin Shirin. Wir haben Bio zusammen. Ich weiß. Wart ihr schon mal in dem Club? Soll mega sein, habe ich gehört. Aber auch voll teuer, die Drinks und so. Guck mal, können wir reinschmuggeln. Ich schmuggel doch kein Discounter-Prosecco da rein. Ich dachte nur... Lass das Zeug draußen stehen, Shirin. Geht heute alles auf meinen Nacken. Aber Cosma, das ist voll teuer. Na, sie ist als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Außerdem feiern wir heute Evas Freigang. Haha. Freigang? Wieso? Bist du echt im Knast wegen dieser Entführungsaktion? Ja, genau. Aber zum Party machen lassen die mich raus. Nicht wahr, oder? Nein, Mann, sie verarscht dich. Können wir jetzt bitte reingehen? Und von da an war Shirin Teil eurer Clique. Ja, wenn man das so nennen will. Shirin kam mir eher vor wie Cosmas Haustier. Ja. Ja, Entschuldigung. Herr Wittenberg möchte wissen, wie lange das hier noch dauert. Was kann ich ihm ausrichten? Ein paar Minuten brauchen wir noch. Alles klar, gebe ich es weiter. Glauben Sie mir, mit meinem Vater wollen Sie sich nicht anlegen? Lass das mal unsere Sorge sein. Wer könnte denn einen Grund gehabt haben, Cosma etwas anzutun? Ist das nicht Ihr Job, das rauszufinden? Was wir rausgefunden haben, ist, dass ihr euch illegal Zugriff auf Cosmas Cloud verschafft habt. Wieso illegal? Weil ihr euch in ihre persönlichen Daten gehackt habt. Gehackt? Ja. Wir haben uns nur eingeloggt und so erfahren, dass Cosma sich jede Menge Feinde gemacht hat. Luke hat ausgesagt, dass Nico an dem Abend bei dir übernachtet hat. Und ihr die ganze Nacht damit verbracht habt, euch Cosmas Daten anzusehen. Wir wollten halt rausfinden, was ihr zugestoßen sein könnte. Übernachtet Nico regelmäßig bei dir? Ja. Nein, ich meine, wir kennen uns schon ewig. Hm. Nico war total durch wegen dieser Escort-Sache. Aber er konnte nicht aufhören, sich das anzusehen. Immer und immer wieder. Wie besessen. Ja, bla. Also muss ich arbeiten. Ja, bla, bla, bla. Wann gehen wir nochmal ins Kino? Und weiter. Wieso guckst du dir das an? Es tut doch nur noch mehr weh. Aber ich muss es wissen. Was denn? Wer sie war. Ich habe Cosma geliebt. Und sie mich dann nicht, oder wie? Keine Ahnung, Nico. Sie hat dich belogen, uns alle. Also so viel steht fest. Ich war ihr scheißegal. Komm, lass schlafen gehen. Wir können morgen weitermachen. Sobald ich die Augen zumache, stelle ich mir vor, was Cosma mit diesen Kerlen getrieben hat. Nico, komm. Da ist so viel in meinem Kopf, was ich ihr ins Gesicht brüllen will, aber... Ey. Aber das geht nicht. Ich hasse sie dafür, dass sie tot ist. Nico, das meinst du doch nicht so. Doch, verdammt. Nico, Nico. Doch. Hey, hey, beruhig dich. Beruhig dich. Das meinst du doch nicht so. Cosma musste erst sterben, damit wir erkennen, was sie für ein Missstück war. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben, Nikos und deins? Gut. Wir sind Freunde. Nur Freunde. Was geht sie das an? Also empfindest du mehr für ihn? Nein. Nico ist mein bester Freund und da wünsche ich mir für ihn natürlich, dass er eine korrekte Freundin hat. Nicht so eine wie Cosma. Aber Cosma war auch deine Freundin. Ja, klar war sie das. Aber Nico und sie, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich war bestimmt nicht die Einzige, die das so gesehen hat. Hey, Evi, kommen die anderen noch? Shirin muss lernen. Und bei Cosma und Nico heißt es Netflix und chill. Oh, voll in love, die zwei. Nervt, oder? Was ist denn los, Evi? Bist du untervögelt? Ich finde nur, die geben ein ziemlich seltsames Paar ab. Ja, irgendwie schon. Aber vielleicht siehst du das auch nur so, weil du auf Nico stehst. Tu ich nicht. Ach komm schon, Evi, das weiß doch jeder. Weiß auch jeder, dass du auf Cosma abfährst. Ja, das hättest du wohl gern. Luke, schon klar. Nico ist dein Bro, aber sei mal ehrlich. Ich will nichts von Cosma. Ach nein? Aber hast recht. So wirklich passen die zwei nicht zusammen. Guck mal. Was denn? Die merkwürdige Frau ist wieder da. Wo? Da, hinterm Baum. Ist wohl deine Stalkerin, hm? Lass abhauen. Wer ist die Alte? Beobachtet dich voll oft. Mann, was weiß ich. Einfach hängen geblieben. Lass gehen. Du hast keine Ahnung, wer das ist. Komm, wir fragen sie, was das soll. Ist doch gruselig. Nee, kein Bock. Komm jetzt. Es wirkt aber, als würde sie dich kennen. Eva, komm jetzt. Naja, Luke hat so getan, als wüsste er nicht, wer die Frau ist. Aber ich habe ihm angesehen, dass er lügt. Ist das typisch für Luke? Lügen? Früher ja, inzwischen nicht mehr. Früher heißt? Als er noch Drogen verkauft hat. Wusste man nie, ob man ihm trauen kann und um ihn rum waren richtig oft abgefuckte Leute. Mhm. Aber jetzt ist er sauber und hält sich von denen fern. Und du denkst, diese Frau gehört zu seiner Drogenvergangenheit? Ich schätze schon. Hast du die seitdem nochmal gesehen? Ja, auf Cosmas Beerdigung, aber keine Ahnung, was sie da wollte. Luke ist ziemlich ausgetickt deshalb. Und ihr habt ihn nicht gefragt, warum? Doch, aber wie soll ich das sagen? Da war die Lage zwischen uns irgendwie ziemlich angespannt. Ja. Kurz vor Cosmas Beerdigung haben wir uns alle tierisch gefetzt. Weil? Weil, naja, rückblickend war das eine beschissene Idee mit Cosmas Cloud. Wegen den ganzen Sachen, die so rausgekommen sind, haben wir uns irgendwie voll verkracht. Wir konnten alle Nachrichten lesen. Auch die Cosma mit uns geschrieben hat. Und ja, so kam raus, wer über wen gelästert hat. Das war nicht so gut. Ihr habt erfahren, wer innerhalb der Clique über wen herzieht. Genau. Ich hab mit Cosma öfter über Shirin abgelästert, keine große Überraschung. Aber Nico und Cosma haben über uns alle hergezogen. Naja, als Paar macht man das vielleicht. Aber auch Luke und Cosma haben geschrieben und sich über mich und Shirin aufgeregt. Und Shirin und Cosma wiederum über Luke und mich. Und das nahm gar kein Ende. Alles klar. Jeder hat also über jeden gelästert. Und so kam raus, was besser verborgen geblieben wäre, richtig? Klingt bescheuert, aber sie wollen nicht wissen, was ihre Freunde in Wirklichkeit über sie denken. Nochmal danke, dass du mir mit dem Trauerkranz hilfst, Luke. Ja, gerne. Ist eine gute Idee von dir, dass wir alle was zur Beerdigung beisteuern. Ja, haben meine Eltern vorgeschlagen. Obwohl ich Cosma gerade echt irgendwie... keine Ahnung. Ja? Ich habe irgendwie so viele Fragen. Allein die Nummer mit dem Drohbrief. Ich meine, wer oder was steckt dahinter? Und was sie alles getan hat, ich check's einfach nicht. Hm. Diese ganzen Lügen und Geheimnisse. Aber unsere Freundin war sie trotzdem. Ja, und wäre halt irgendwie auch echt traurig, wenn vor dem Sarg nur Blumen von ihrer Mutter liegen würden. Wer weiß, wer bei der Beerdigung alles auftaucht. Vielleicht auch einer von Cosmas Geheimlovern. Kann ich mir nicht vorstellen. Die kannten nicht mal ihren richtigen Namen. Entschuldigung, haben Sie sich für einen Kranz entschieden? Ja, der hier ist schön. Was soll denn der kosten? Der liegt bei ca. 180 Euro. What? Für die paar Blümchen und ein bisschen Grünzeug? Lars, meine Eltern zahlen das. Dann bereite ich alles vor? Ja, bitte. Dass sowas so teuer ist? Ich glaube, sowas ein Sarg kostet. Keine Ahnung. Es ist doch nur eine Holzkiste. Eine ziemlich teure Holzkiste. Kostet ein paar tausend Euro. Alter. Sterben ist teuer. Cosmas Mutter tut mir echt voll leid. Also jetzt nicht wegen der Kosten. Naja, schon klar. Nico schreibt. Er will, dass wir alle sofort vorbeikommen. Boah, hängt er immer noch am PC und checkt Cosmas Cloud? Ja, leider. Ist wie eine Sucht. Meinst du, er hat noch was gefunden? Keine Ahnung. Da, Frau Seidel. Ihr auch hier? Dann macht ihr dem da drin vielleicht mal ein Ende. Was ist denn los? Shirin ist eben gekommen und seitdem höre ich aus Nikos Zimmer nur noch Schreierei. Ich glaub das nicht. Ist doch nicht so schlimm. Hey, Leute, was ist denn ihr los? Ihr habt euch über meinen Schwanz lustig gemacht? Boah, Nico, Mädchen halt. War doch nicht ernst gemeint. Außerdem überleg mal, wie Cosma und du über mich geredet habt und über die anderen. Ja, was ist denn los? Ach, Nico regt sich auf, weil alle wissen, dass er einen krummen Pimmel hat. Und deshalb sollten wir kommen. Nee, leider nein. Seht euch das an. Cosma hat mit jedem von uns über den anderen hergezogen. Was? Ja, hier. Luke ist immer breit, Eva voll arrogant. Zeig. Leute, ich glaube, das sollten wir uns nicht geben. Luke, halt du mal die Fresse. Ey. Ich habe alles gesehen, wie oft ihr getextet habt. Und da soll ich dir glauben, dass da nichts lief? Alter. Ständig steht hier was wie, aber sag Nico nichts. Was waren das für Geheimnisse? Hä? Nichts, Nico. Gar nichts. Hör endlich auf, mich zu verarschen, Alter. Voll deiner Meinung und Eva erst. Macht einen auf cool, dabei ist sie voll... Wie, Shirin? Du nennst mich Bitch. Cosma hat dich so genannt. Und wie es aussieht, habt ihr mich auch nur als Schlampe bezeichnet. Cosma hat dich doch erst zur Schlampe gemacht. Shirin, wach auf. Sie hat das Video von dir und Anton verbreitet. Never, so war sie nicht. Ihr kanntet sie doch. Ach, ist das so? Kommt mir nicht mehr so vor. Ich hab das Gefühl, sie war eine ganz andere. Eine völlig Fremde. Eva labert Müll. Sie war das bestimmt selbst mit dem Video und will das jetzt Cosma unterschreiben. What? Ey, Bullshit. Shirin, nee, das war echt Cosma. Was ist los mit dir? Was ist los mit euch allen? Cosma war unsere Freundin. Sie hat gelogen, gelästert, rumgevögelt und was weiß ich noch. Shirin, mach endlich die Augen Eva. Auf. Ey, jetzt beruhigt euch mal. Halt dich raus, Luke. Du wolltest doch, dass ich komme. Ich hab Eva geschrieben, nicht dir. Wieso eigentlich immer Eva? Habt ihr was miteinander? Nein. Schon verdächtig, oder nicht? Leute, wir fangen doch jetzt nicht ernsthaft an, uns gegenseitig zu beschuldigen. Ach nicht? Es ist ja wohl klar, dass keiner von uns was mit Cosmas Tod zu tun hat. Jetzt mal ehrlich. Wenn einer Cosma loswerden wollte, dann du, Eva. Oh, sag mal, spinnst du? Unterstellst du mir gerade, dass ich Cosma getötet habe? Geht's noch? Echt, Shirin, das ist too much. Ach ja? Und wenn, hattest du ja wohl einen Grund, Cosma zu töten. Was? Oh, Mädels, komm, kriegt euch wieder ein, ja? Langsam weiß ich gar nicht mehr, wer ihr seid. Cosma hat nur gelogen. Sogar das mit dem Drohbrief war fake. Was? Wie fake? Ich weiß gar nicht, ob ich euch überhaupt noch trauen kann. Nico, du denkst doch nicht, ich könnte... Ich habe keinen Plan mehr, Eva. Ich dachte, wir vertrauen uns alle. Ja, das tun wir. Dass wir Freunde sind. Aber was wir so übereinander abgelassen haben... Luke bescheißt mich. Und ich dachte, er ist mein bester Freund. Was? Also vielleicht auch du. Ich bin die Einzige, die noch zu dir hält. Siehst du das nicht? Was soll das denn heißen? Nico, auch wenn wir Stress haben, wir sind und bleiben Freunde. Ach, ist das so? Ich bin doch nur das verwöhnte Muttersöhnchen der Direktorin. Deine Worte, Lou. Och, das war doch nicht ernst gemeint. Ja. Mann. Klar, jetzt macht ihr alle einen Rückzieher, weil ihr feige seid. Feige? Wer ist hier feige, hä? Ach, komm. Shirin, halt du dich doch da raus. Seid ihr alle verrückt geworden, oder Ach, was? Fickt euch alle, Mann. Irgendwann hat jeder jeden nur noch angeschrien und beleidigt und dann bin ich gegangen. Ja, was? Hey Eva, alles okay bei dir? Gar nichts ist okay. Was war das eben bitte für eine Nummer? Na, sind jetzt alle weg. Du glaubst doch nicht, was Shirin da labert, oder? Nein, ich weiß, dass du Cosma nichts getan hast. Oder? Nico? Sorry. Ich habe was gefunden, was ich euch eben eigentlich zeigen wollte. Bevor alle durchgedreht sind. Und was? Noch mehr Lästereien? Nein, wegen dem Drohbrief, den die Polizei gefunden hat. Oh, den hatte ich schon fast vergessen. Der war gar nicht an Cosma gerichtet. Aber der war doch in ihrem Zimmer. Ja, weil sie ihn selbst geschrieben hat. Auf ihrem Computer. Und das war nicht der einzige. Ja, das verstehe ich nicht. Cosma hatte nicht nur Sex mit irgendwelchen Typen und hat sich dafür bezahlen lassen. Sie hat die Kerle auch noch erpresst. Wie das denn? Sie hat sich beim Sex mit denen gefilmt. No way. Doch. Und dann hat sie die Männer mit dem Video erpresst. Ey, sie hat die um noch mehr Geld erpresst, als die eh schon für ihre Dienste bezahlt haben. Wow. Fucking dreist und fucking genius. Cosma hat denen gedroht, das Video an die Ehefrau, Freundin, an den Chef und so weiter zu schicken. Und hat dann noch ausgepackt, dass sie erst 17 ist. Na, und dann haben die Schiss bekommen. Ist eine Straftat. Warte mal, Nico. Diese Videos sind in Cosmas Cloud. Ja. Also hast du gesehen, wie sie mit anderen Männern Sex hat? Ja. Wie viele Videos? Einige. Oh, scheiße. Oh ja. Und sie... Also, sie tut Dinge und Sachen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass Cosma auf sowas steht. Nico, schau dir das nicht weiter an. Ich kann nicht aufhören. Das reicht. Ich komme vorbei und dann beenden wir das. Was? Ja? Ich muss noch einmal stören, Entschuldigung. Herr Wittenberg macht wirklich Druck. Er sagt, wenn wir das jetzt nicht sofort beenden, holt er seinen Anwalt. Sehen Sie, ich sag doch, mein Vater kann ganz schön ätzend sein. Pass auf, sag ihm einfach, wir sind ein paar Minuten durch. Ja, mach ich. Wenn ihm das nicht passt, dann soll er seinen Anwalt holen, ist mir egal. Okay. So. Der Drohbrief war nicht für, sondern von Cosma. Eure Freundin war in dem Fall nicht das Opfer, sondern die Täterin. Dieser Typen zu erpressen? So hat Cosma sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Denn einer von denen wollte sich nicht erpressen lassen und hat sie getötet.